Zimmer. Denke praktisch immer nur noch an dich. Seitdem ich dich getroffen habe, da kann ich nur hoffen, du denkst auch an mich. Wenn in einem dunklen Tanzlokal, seit der blauen Nacht, wo ich dich hab zum ersten Mal bis vor die Türe gebracht. Du hast gesagt, ich sei gern glatte. Du hast so gute Platte, ich soll zu dir kommen. Hast gesagt, wir wollen nicht lieren, wollen gescheiter ein bisschen feiern, wir haben mehr davon. Und später auf deinem Federbett hast mir die Liebe gegeben. Weil mich das so aufgestellt hat, musst mich noch manchmal nehmen. Ich werde dich wehren, mit dir allein als dein Teddybär. Stell dir vor, wie schön das wäre, kannst haben am Teddybär. Etwas erleben in deinem Teddybär. Komm der Reis kann summen, komm der Reis kann brummen, ich bin sofort bei dir. Du mit dir auf dem tollen Teppich rumrollen, ich hab Zeit dafür. Ein Büchergestell ist um zu probieren zu tun. Dann haben wir zusammen Bums gedellt, bis spät am Morgen früh. Ich werde dich wehren, mit dir allein als dein Teddybär. Wegen dir komme ich von so weit her. Ich kann schäben an deinem Teddybär. Bis erleben.